Kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. Schönen guten Abend. Hier sprechen zu euch Gunnar Zander und Patrick Blanke von den Saint Moquettes. Wir begrüßen alle Hörer der Sunday Eve Show am Cool Air Radio. Und ja, wir haben ein paar Songs mitgebracht, unserer aktuellen CD, die heißt Please, und viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sunday Eve Show. Heute mit den Saint Moquettes und ihrem aktuellen Album Please. Davon werden wir uns ein paar Tracks herauspicken und in dieser Sendung spielen. Des Weiteren gibt es jetzt am Anfang einen 30-minütigen Mix, der speziell zusammengestellt wurde für die Sendung. Und ja, ich heiße alle willkommen, hoffe euch gefällt's. Ich heiße meine Gäste willkommen, überreiche dann das Mikro an die Herren und sage, ja, Musik ab. Also wir, Saint Moquettes, das sind Lysanne, die Sängerin, das ist Patrick, der Bassist, der neben mir sitzt, das ist Armin, unser Pianist, und das ist Gunnar, unser Gitarrist. Ja, und wir sind Saint Moquettes, weil ich glaube, das rührt daher, dass Katzen eigentlich so ein richtig gutes Image haben. Und dass man wenig Schlechtes über Katzen sagen kann. Katzen gut ankommen, und eigentlich bräuchte auch die Welt in bestimmten Belangen mehr Katzen. Ja, das ist so ein bisschen auch Aufgabe des Publikums herauszufinden, was wir damit eigentlich sagen wollen, glaube ich. Genau. Man kann sich das auch alles angucken, wie das aussieht, auf der CD und in der CD. Ja, genau. Das CD-Inlet, das gibt auf alle Fälle mehr Aufschlüsse darüber. Thank you. Wie lange gibt es uns eigentlich? Uns gibt es so etwa seit 2,5 Jahren. Fast 3 Jahren. Fast 3 Jahre inzwischen. Und die Band hat sich entwickelt aus einer Vorgängerband, wo so die Hälfte der Leute, die Sand Moquettes heute ausmachen, schon aktiv waren. Und dann hat sich da ein bisschen was geändert und Sand Moquettes ist so ins Leben gerufen worden. Und dann haben wir eigentlich begonnen, Songs zu schreiben und ein paar alte auch noch vielleicht zu übernehmen aus der Vorgängerband. Und so langsam aber sicher dann auch zu sagen, ach komm, wir spielen mal ein paar Konzerte und wir nehmen auch mal ein paar Sachen auf. Einfach erstmal mit dem Ziel, das so für uns zu haben, aber es hat sich dann irgendwie so verselbstständigt und wir haben gemerkt, ey, die Sachen sind echt ganz gut und die klingen gut und wir haben Lust, da weiterzumachen. Und dann haben wir im letzten Jahr vor allen Dingen richtig viel Zeit investiert, um das Ganze dann auch zu einer Produktion werden zu lassen, die halt so über selbstgemacht hinausgeht und die dann, mit der wir sehr zufrieden sind und in der so viel Mühe und viel Liebe zum Detail steckt und die das gut abbildet, was wir eigentlich irgendwie so vorhatten, was wir mal machen wollten. Ja, und wir standen jetzt auch nicht jetzt unter so einem befristeten, temporären Studiostress, weil wir haben das halt wirklich alles in Eigenregie zu Hause aufgenommen, also in verschiedenen Wohnräumen, in unterschiedlichen Wohnzimmern mit eigenem Equipment. Deswegen hatten wir immer so eine starke persönliche Komponente drin, die halt nie von Zeitdruck geprägt war. Also im Vergleich halt zu anderen Sachen, wo man wirklich sich sagt, okay, wir gehen jetzt ein paar Tage ins Studio und da tickt die ganze Zeit die Uhr und es kostet extrem viel Geld, hatten wir das jetzt nicht, sondern es war halt immer, gab es halt zwischendurch auch mal Spinat und Fischstäbchen und dann haben wir vielleicht nochmal was weiter aufgenommen und dann sind wir nochmal kurz rausgegangen und dann gab es wieder den restlichen Spinat. Und jetzt hat sich das zwar eine ganze Weile hingezogen, aber es ist halt wirklich rückblickend ein schöner Entstehungsprozess. Baby, wanna run. You know, you got them on the run. I know you, you have just begun. When you came into my life, I thought I would die. Never be nobody like you. Take away this blues. Hey baby, you look amazing. Ja, der Prozess war schon so, dass wir quasi die ganzen Tracks recorded haben, aufgenommen haben. Bei uns zu Hause, wie Gunnar es gerade schon beschrieben hat, so in den verschiedenen Lokalitäten. Da muss man sich so vorstellen, dass dann mal bei mir war irgendwie das ganze Wochenende dann Akustikgitarrenaufnahme und die ganze Wohnung stand voller Mikros und kein Nachbar durfte irgendwie bohren oder staubsaugen. Der hat sofort eins irgendwie über die Löffel bekommen. Und bei Lysanne war irgendwann der Bläsersatz, den wir auch noch mit dabei hatten bei ein paar Stücken und stand da im Wohnzimmer. Das sind schon sehr skurrile Szenen, wenn dann so ein Lebensbereich Wohnung dann auf einmal so völlig umfunktioniert wird und viele Typen mit großen, schweren Musikkisten irgendwie da reinstürmen und alles verkabeln und dann nach ein paar Stunden wieder abhauen. Das ist schon eine sehr merkwürdige Erfahrung, aber... Also wir haben das ganze Aufnehmen sozusagen begleitet und organisiert und durchgeführt. Und dann sind wir mit all den Spuren, die wir schon so vorher so ein bisschen zusammengemischt haben, sind wir dann zu Matthias Milhoff von M-Beat gegangen, der uns freundlich zugewandt ist. Und da haben wir dann gemeinsam mit ihm gemischt, beziehungsweise haben dann hinterher auch nochmal das Mastering über ihn gemacht. Could there be such a thing? How could there be such a thing as beautifully flawed? We'll make mistakes and then life is the art of learning to live with it through time. But you knew it all along. Also wir haben kein Label. Wir haben aber ein Label-Code, was schon mal ganz gut ist. Nee, aber das hängt, glaube ich, zum einen damit zusammen, dass wir das Ganze wirklich selbst gemacht haben und auch natürlich in allem großen Umfang selbst finanziert haben und wirklich aber jetzt ein Stück haben, was wir genauso wollten. Und ich glaube, wenn man jetzt an ein Label gehen würde, würden wir immer noch ein bisschen auf unseren ganzen Kosten sitzen, weil von dem Album, was man dann über Label und Vertrieb verkauft, kriegt man einen Euro raus, höchstens. Und wir haben jetzt auch nicht die Mühen gemacht, uns da irgendwie nochmal auf dem Boden kniend an Label zu wenden, möchtet ihr nicht bitte, sondern haben es jetzt einfach selbst gemacht, weil es auch ganz ehrlich gesagt ein schönes Gefühl ist, wenn man das alles selbst gewuppt hat und sich auch um das Presswerk gekümmert hat. Und es gab halt so viele kleine Sachen, um die man sich kümmern muss, und jeder hat halt da so seinen Anteil dazu beigetragen, also mit Cover und schon vorhin mit dem Mastering und alles, was da reinkommt, mit den Fotos, die da drin sind. Jetzt hat man halt ein Endprodukt, was wirklich durch unsere Bandköpfe gegangen ist und jetzt auch genau so vor uns liegt, wie wir uns das vorgestellt haben, ohne dass uns da irgendjemand reingeredet hat. Okay. es gab eine kleinere Tour hier in wo wir hier in der Berliner Region sozusagen geblieben sind und die auch veröffentlicht haben mit jetzt vor kurzem die CD mit einem schönen Release-Konzert im HBC. Das war richtig eine schöne Sache. Voll schön, ja. Da zehren wir heute noch sehr von den Erinnerungen. Ja, ja. Und jetzt planen wir halt erst für nach dem Sommer quasi das nochmal ein bisschen intensiver zu promoten und so ein bisschen auf Tour zu gehen. Genau, haben wir noch in Jena gespielt jetzt, was auch ein sehr schöner Auftritt war. Und das waren so die ersten Lokalitäten, wo wir unsere CD auch entsprechend promotet haben, was auch sehr schön war. Nächste Woche haben wir noch einen Auftritt, auch nochmal hier in Berlin. Und dann planen wir wirklich so ein kleines Türchen, was halt auch wirklich mal dann durch ein bisschen Deutschland geht. It's only the part of the drum kicking. It's only the touch of you picking little old me. It's only my favorite face breaking. It's only the frozen ground shaking. It's only my opening eyes taking pictures of you. To you. Die erste halbe Stunde neigt sich nun dem Ende. Ihr habt einiges über die Tentmarketts kennengelernt. Dabei habe ich auf meine Fragen verzichtet, denn die Antworten, denke ich, waren mehr als deutlich. Aber jetzt etwas Erfreuliches. Es gibt die CD, von der 6 Tracks in der nächsten halben Stunde vorgestellt werden, zu gewinnen. Und Gunnar und Patrick werden jetzt gleich etwas dazu sagen, wie viele Exemplare zur Verfügung stehen und was ihr tun müsst, beziehungsweise wo ihr die Sandmarkets erreichen könnt. Denn wie immer so, was zu tun wäre, ist eine Frage, hier etwas Kreatives zu leisten. Und ja, hauen wir da einfach mal rein, was zu tun ist und wo eure Antworten dann hinzurichten sind. Viel Spaß. Also wir haben 5 Exemplare, die wir unters Volk bringen wollen. Und dafür muss man natürlich ein bisschen was tun. Genau. Und zwar uns schreiben, warum die Welt mit Katzen eigentlich besser ist. Also richtig gut kann man mit uns in Verbindung sein über Facebook, wen wundert's. Da kriegt man auch entsprechend die Updates mit, ohne von langen Newsletter-E-Mails genervt zu werden. Also das ist immer eine ganz gute Geschichte. Und ansonsten, wenn man ein bisschen auch hören will und auch sehen will, am besten auf unserer Webseite www.sendmorecats.com, und die ist in Kürze auch voll mit Inhalten und bunten Bildern und es wird wunderbar. Genau. Wenn es so ein Single-Format-Lied auf dem Album gibt, dann ist das, glaube ich, unsere Hit-Single. Hits. 281 ist so wirklich so das eingängigste, kürzeste und vielleicht populärste Lied auf dem Album. Aber trotzdem mit sehr viel Herz. Genau, Herz. Herz. Dare to send him all I've got. Make it hail while the rain abounds. That adventure asks for no rewards. Just waiting for soon to be now. Thank you. Ayran ist so ein langjähriger Wegbegleiter. Der ist halt wirklich noch, den haben wir auch zu guter Waivers-Zeiten gespielt. Eine ganz romantische Nummer mit Klavier und Querflöte und Klarinetten. Pedal-Steel-Gitarre. Das ist ein harmonischer Traum, das Lied. So this is what you're craving. Yellow purple eyes, yeah, that is what you need. Slice them off of me, your choice. I am at your feet. You can forgive me now. But never, never, never far from you. My precious earnest buddy, buddy, look at this angry sun. Might look frightening. She's making fun of me surrounding, melting you. We heard the last flower fell. I am drunk, positively drunk. Besides, your beauty makes me shit well. You can forgive. Sometimes too, but never, never, never far from, never, never far from you. Ja, und dann haben wir noch das Lied Nummer 5 von unserem Album Cheerio. Und das war so eine Geschichte, ich glaube, das ist eines der Songs, die so im Proberaum entstanden ist, wo du mit der Gitarrenlinie kamst und alle drauf einsetzten und Lysanne irgendwann dieses Cheerio gesungen hat. Und das hat uns alle total geflasht und hat uns begleitet. Und ich weiß noch, ich war dann kurz drauf in Amerika und stand im Supermarkt und vor mir war in amerikanischer Dimension so ein riesiger Stand mit Cheerios, also diesen Cornflakes, diesen Honigteilen irgendwie aufgebaut und ich hatte sofort wieder diese Melodie im Ohr, von daher, es hat mich nicht mehr losgelassen. Let's bring ourselves in our last dance. Cheerio. Timely fading, let's preen ourselves in our last dance. Cheerio! Cheerio! Cheerio! Das ist insofern ganz spannend vom Entstehungsprozess, weil wir den Song aufgenommen haben in unserem Prozedere, wie wir es vorhin beschrieben haben. Aber dann haben wir irgendwie gesagt, nee, das ist noch nichts, das gefällt uns nicht. Wir wollen das eigentlich wollen wir den anders. Und dann haben wir das relativ in der letzten Minute mit der heißen Nadel neu gestrickt und haben im Studio, wo wir eigentlich schon die Mixes gemacht haben, haben dann nochmal die Mikrofone ausgepackt und haben nochmal gesungen und nochmal Gitarre gespielt und Bass gespielt und Percussion dazu gemacht. Und also das ist im Entstehungsprozess ein bisschen anders gelaufen, aber ich finde, es ist eine ganz tolle Spannung drin und ja. Lysandre trifft sich selbst. Let loose, let go. And I will follow. Release, unclasp, let loose, let go. Retrieve what I hold of him in the savage calmness of his undreamed kiss. How can I abandon this orchard of life without leaving? How can I persist? Will time eventually bend over? Innocence recurs. class, let loose, let go. And I will follow. Release, unclass, let loose, let go. No Straight Beat ist eine angenehme Schwungnummer, die einen schönen Groove hat, ein schönes Orgel-Solo hat und vor allem am Ende von einem ganz wunderschönen Abschluss lebt. Mit Bläsersatz, mit Frauenchor, mit Spaß. Remember those days when my cities would be willing and filling our minds like paperbacks at night. Our bodies soaking up the taste of the streets, just the sound, no melody, no straight beat. Walking the dog, who doesn't know us, mixing the drinks for aliens. Picking up those no one likes to eat, just a sound, no melody. No straight beat, no straight beat. Days when our sheets were too dirty, but the coffee tasting like love, so no one came. Didn't know what to think, so we thought everything imagination, running wild. Walking the dog, who doesn't know us, mixing the drinks for aliens. Picking up likes to eat, just a sound, no melody. Beat. straight beat. No straight, no straight beat, no. No straight beat. No straight. No straight beat. No, no straight beat. No straight beat. No straight beat. No, no, no. No straight beat. No, no, no. Und Train ist eine Nummer, die das, den Abschluss bilden soll des Albums. Recht einfach gestrickt eigentlich, aber gerade dadurch, dass sie einfach ist, ist er auch recht mächtig geworden. Und haben noch einen Freund dazu gewinnen können, David Canisius, der hier das Kammerorchester in Berlin leitet, der Geige eingespielt hat. Und es ist ein bisschen eine elektronischere Produktion geworden, aber hat sehr viel Kraft. Even they seeks the next with groping fingers and azure flares. No foot can fill a broad imagining. Thank you. das war sie leider auch, die eine Stunde Sandy Eve Show mit den Saint Moquettes. Wir hören den letzten Track Train, auch der letzte auf dem Album Please. Das Album gibt es zu gewinnen, ihr habt es gehört, eine Verlosung. 5 Exemplare sind da und das, was ihr tun müsst, ist einfach nur kreativ wirkend tätig sein und den Saint Moquettes schreiben, warum die Welt mehr Katzen braucht. Ja, die müssen ein bisschen kramen in ihrer Fantasie und müssen uns schreiben, warum die Welt mit Katzen eine bessere wäre. Mit mehr Katzen. Ja. Die Antworten sind direkt an die Saint Moquettes zu richten. Zu finden sind sie auf Facebook Saint Moquettes oder unter ihrer Domain saintmoquettes.com. Für diejenigen, denen es so schwer ist, die können auch gerne an die Sandy Eve Show schreiben. Ich reiche es weiter. Sandy Eve Show ist zu finden unter sandyeve.de und die E-Mail-Adresse ist info@sandyeve.de. Ja, wir sind am Ende. Ich bedanke mich an alle, die da draußen zugehört haben. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, den Saint Moquettes, und freue mich auf, ja, dieses Jahr, Ende des Jahres, wenn sie dann in Dresden auf ihrer Tournee vorbeischauen. Ich hoffe, dass sie kommen werden. Und ja, wir sind am Ende. Bye bye. Have a nice evening. And yeah, we will see next month. Ciao.